Ablegen seines Mantels zu bewegen. Manchmal drehte ich sogar die Heizung im Computerladen voll auf, nur um zu sehen, was er unter dem Mantel verbarg. Aber er zog ihn nie aus. Ich frage mich nur, was dieser Typ und seine Freunde wohl in die Luft gesprengt hätten, wenn er nicht zufällig in ein Computergeschäft gegangen wäre, das einem Beamten der Strafvollzugsbehörde gehörte. Von allen Kriminellen, die ich je geschnappt habe, jagte mir dieser am meisten Angst ein. Er hatte einen finsteren Plan hier in New York. Und ich frage mich heute noch, welchen Terroranschlag wir möglicherweise verhindert haben. Teil 3. Rückzug. FBI an Falcone. Hau ab! Bereiten Sie sich auf ein überraschendes Ende vor. Man könnte meinen, das FBI sei begeistert gewesen, als es erfuhr, dass einer seiner Agenten Mitglied in der Mafia werden sollte. Irrtum. Die Bürokraten flippten aus, als sie davon hörten, und wollten den Fall sofort beenden. Warum? Die Ausrede, eine schwache Ausrede, die sie mir nannten, lautete: Wir haben nicht genug Leute. Wie bitte? Ich bin der erste FBI-Agent seit Joe Pistone, der einen Mafia-Clan unterwandert hat, und dem FBI fällt nicht mehr dazu ein als: Wir müssen aufhören? In meinem Kopf drehte sich alles. Ich kämpfte verzweifelt, und im Nu wurde unser Personal aufgestockt. Was aber tat unser Vorgesetzter? Er ließ die neuen Kollegen Aufzeichnungen protokollieren, die ich bereits gemacht hatte. Er hätte sie beauftragen können, uns bei der Überwachung zu helfen und neues Material aufzuzeichnen, das ich liefern wollte. Fast 2,5 Jahre lang hatte ich jeden Tag eine Wanze bei mir getragen, wenn ich mit Gambinos zusammen gewesen war. Doch anstatt den Fall weiterzuverfolgen, sollten die neuen Kollegen Unerledigtes bearbeiten und den Abschluss des Falles vorbereiten. Jeder neue Agent, der aus Quantico kam, hätte sich die Finger danach geleckt, die Abhörgeräte zu überwachen und neue Informationen aufzubereiten, die bei den umfangreichsten Ermittlungen des FBI gegen das organisierte Verbrechen anfielen. Aber das interessierte unseren Vorgesetzten nicht. Er wollte niemanden mit der Abhöraktion beauftragen. Wir kämpften weiter, weil uns der Fall wichtig war. Doch selbst die Leute, die uns hätten unterstützen sollen, waren nicht dazu bereit. Wenn überhaupt, behinderten sie uns. Als uns klar wurde, dass unsere Chefs den Fall Gambino beenden wollten, baten wir sie um ein Gespräch, um den genauen Grund zu erfahren. Sie meinten, wir hätten die Gambino-Bosse und ihre Untergebenen identifiziert und damit unsere Ziele erreicht. Ich ging an die Decke. »Soll das ein Witz sein?«, fragte ich. »Sie sehen doch, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben. Und jetzt sagt De Palma, dass ich demnächst Mitglied der Cosa Nostra werden soll.« Das ließ sie kalt. »Nun, es ist nicht verboten, jemanden zu initiieren«, sagte einer unserer Vorgesetzten. »Was? Hatte ich richtig gehört? Es ging doch nicht darum, ob eine Initiationszeremonie verboten ist. Das weiß jeder. Es ging um den enormen Nutzen, den meine Mitgliedschaft in der Mafia uns bringen würde. Ich hätte für verdeckte Ermittler im ganzen Land bürgen können. Aber unsere Chefs waren viel zu kurzsichtig, um den Wert unserer Arbeit zu erkennen. Es war ihnen sogar gleichgültig, dass ich die Chance hatte, ins Allerheiligste des Gambino-Clans vorzustoßen. Greg hatte angekündigt, dass ich alle großen Bosse treffen und bei Besprechungen anwesend sein würde. Auch das war den Bürokraten egal. Sie behaupteten, ich wolle die Ermittlungen fortsetzen, weil es mir Spaß mache, mich als Mafioso auszugeben. Wie lächerlich! Das war meine Rolle, der Hauptzweck des ganzen Falles. Ich erfüllte nur meine Pflicht und hatte dabei mehr Erkenntnisse gewonnen, als irgendjemand sich erhofft hatte. Und als Mitglied hätte ich sogar noch mehr Informationen liefern können. Ich musste meinen Vorgesetzten widersprechen. »Lassen Sie mich eines klarstellen«, erklärte ich. »Ich will nicht deshalb weitermachen, weil ich Spaß an den Ermittlungen habe. Es ist ein gefährlicher Job. Das ist ein großer Fall für uns, und wenn wir weitermachen, können wir dem gesamten organisierten Verbrechen einen gewaltigen Schlag versetzen. Ich mache das alles, weil es notwendig ist. Eine derartige Chance kommt etwa so oft wie der Halleysche Komet. Wenn wir die Gambinos und die anderen Clans in New York zerschlagen, verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit bei der sizilianischen Mafia und in der Öffentlichkeit. Wir haben einen Fuß im Nacken der New Yorker Mafia und Sie wollen, dass ich aufhöre? Das ist absurd. Ich konnte mich nicht mehr bremsen, meine Gefühle schwappten über. In diesen Fall sind Ganoven verwickelt, von denen Sie keine Ahnung haben, weil Sie nicht auf Ihrem hübschen Schaubild stehen. Wie viele Ganoven auf Ihrem Schaubild sind wirklich Mafia-Mitglieder? Woher wissen Sie, dass Ihre Diagramme und Listen korrekt sind? Ich weiß von Greg De Palma persönlich, dass der Gambino-Clan 26 Capos hat. Auf Ihrem Schaubild stehen nur 21. Wo sind die anderen 5? Außerdem fehlen eine Menge Soldaten. Wo ist Robert Vaccaro? Wo sind Luis Filippelli, Vinnie Pacelli, Peter Vicini, Andrew Campos, Nicky La Sorsa, um nur einige zu nennen? Wir haben auch Gottis Nachfolger identifiziert. Sie hatten doch keine Ahnung, dass Quitieri, Megale und Giorgio Corozzo der Boss, der Stellvertreter und der Consigliere sind. Vielleicht hätte ich mich ein wenig abregen sollen, aber ich war empört. Andere versuchten, mich zu unterbrechen. »Was soll das?« fuhr ich wütend fort. »Sie sagten, wir seien unterbesetzt. Und was taten Sie, als wir verstärkt wurden? Sie versuchten alles, um den Fall trotzdem zu beenden. Leute, wir sind die Ersten, die den Gambino-Clan unterwandert haben. Und es wird höchstwahrscheinlich nie wieder vorkommen, dass ein FBI-Agent für eine Mitgliedschaft in der Cosa Nostra vorgeschlagen wird. Diese Chance dürfen wir nicht vergeben.« Und so weiter und so fort. Als ich neu im Büro war, dachte ich, wenn du mein Vorgesetzter bist, salutiere ich. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass einige meiner Chefs wenig oder gar keine Ahnung davon hatten, was es bedeutete, ein Agent auf der Straße zu sein. Eines Tages fragte ich einen Vorgesetzten, »Wie viele Jahre waren Sie auf der Straße? Was haben Sie dort gemacht? Wie viele Stunden haben Sie Verdächtige überwacht? Hatten Sie einen Informanten, der eine Wanze bei sich trug? Haben Sie jemals Verbrecher abgehört? Sind Sie als Zeuge vor Gericht aufgetreten?« Wenn ein Vorgesetzter all diese Fragen mit Ja beantworten kann, höre ich ihm zu. Ich gehe meilenweit für Leute, die sich auf der Straße bewährt haben. Aber wer glaubt, er sei ein erfahrener Agent, nur weil er Berichte über die Fälle anderer liest, ist ein Narr. Erzähle mir nicht, was du gelesen hast, erzähle mir, was du getan hast. Manchmal behauptet ein frischgebackener Supervisor, klar habe ich Fälle bearbeitet, ich habe Verdächtige festgenommen. Na und? Angenommen, ein Agent tritt die Tür ein und setzt sein Leben aufs Spiel und der andere hält sich zurück. Ja, er war bei der Festnahme dabei. Aber ist etwas vorgefallen, was ihm die Augen übergehen ließ? Hat er etwas gesehen oder getan, was Mut, eine blitzschnelle Reaktion oder Zusammenarbeit mit Kollegen verlangte? Die Antwort lautet allzu oft, nein, niemals. Wer einen ungefährlichen Job sucht, soll in einer Bibliothek arbeiten und die Verbrecherjagd den Profis überlassen. Aber so läuft es nicht. Einige Kollegen wollen ihr Abzeichen nur haben, um ihre Nachbarn zu beeindrucken oder eines Tages eine staatliche Pension zu bekommen, während sie gleichzeitig in der Privatwirtschaft arbeiten, um doppelt zu verdienen. Solche Leute sind während ihrer Laufbahn beim FBI nicht wirklich produktiv. Ich bin nicht der Einzige. Viele Agenten, mit denen ich gesprochen habe, vor allem die verdeckten Ermittler, sind über gewisse FBI-Chefs ebenfalls enttäuscht. Das FBI ist wie jede andere Organisation, die aus Menschen besteht. Es gibt Agenten, die die eigentliche Arbeit erledigen, und es gibt einige, die herumhängen, viel reden und so tun, als seien sie wichtig. Fehler passieren, vor allem wenn mehr als eine Justizbehörde an einem Fall beteiligt ist. Ein Beispiel dafür ist die Operation Reciprocity, Gegenseitigkeit. Ein äußerst umfangreicher Fall, bei dem nicht nur das FBI, sondern auch die DEA und der Zoll mitmischten, weil es um internationalen Drogenschmuggel ging. Charlie Cunningham, der damals Case Agent war und vor kurzem als Leiter einer Außenstelle in Richmond, Virginia, pensioniert wurde, ist ein Kumpel von mir. Er arbeitete in Washington an dieser Operation und sichtete alles, was die FBI-Analysten über Drogenhändler, Geldwäscher und Schmuggler im mexikanischen Kartell gesammelt hatten. Plötzlich sah er eine Telefonnummer, die ihm bekannt vorkam. Das war kein Wunder, denn es war meine Nummer. Die Behörden, die an dem Fall arbeiteten, DEA, FBI und so weiter, waren irgendwie auf die Idee gekommen, ich sei kein FBI-Agent, sondern ein Gangster. Charlie klärte sie auf. Jack ist einer von uns. Er spielt nur die Rolle eines Geldwäschers und er ist verdeckter Ermittler in einem anderen Fall. Oh, tut uns leid. Hätte Charlie nicht aufgepasst, hätte das FBI womöglich meinen Piepser und mein Handy angezapft. Sie hielten mich für ein wichtiges Mitglied des mexikanischen Kartells. Diese Buchstabensuppe aus Behörden ist das eigentliche Problem bei Drogenfällen. Es kam vor, dass ich zu einer Verabredung mit einem Ganoven fuhr und der Treffpunkt von Agenten und Polizisten anderer Behörden wimmelte. Was tut ihr hier? Was tun Sie hier? Ach, ich möchte nur ein bisschen Geld waschen. Wirklich? Wir auch. Wir waschen es für einen Drogenhändler. Das kann zu einem echten Chaos führen. Theoretisch sind die Justizbehörden eine kleine Welt. Aber es gibt so viele verschiedene Behörden, die den Drogenhandel bekämpfen, dass es hektisch wird. Das FBI, die DEA, die New Yorker Polizei, die gemeinsame Einsatztruppe, die Staatsanwaltschaft, die Polizei des Bundesstaates, der Zoll, die Finanzbehörde und das ATF, Büro für Alkohol, Tabak und Schusswaffen des Finanzministeriums. Es gibt mehr Drogenfahnder als Drogenhändler. Oft werden Informationen nicht ausgetauscht. Manche Leute hüten ihre Macht oder ihr Wissen eifersüchtig, damit nicht andere den Lohn ernten. Und wenn eine Behörde eine andere ins Vertrauen zieht, wirbt diese häufig den Informanten ab. Das kommt ständig vor. Im Idealfall sollte eine einzige Behörde für Drogen zuständig sein. Aber Menschen und Organisationen haben ihre eigenen Reviere und Pläne. Darum glaube ich nicht, dass sich in nächster Zeit etwas ändern wird. Nun ja, ich machte mir mit meinem Auftritt vor meinen Vorgesetzten keine Freunde. Aber das war mir egal. Immerhin konnte ich etwas mehr Zeit herausschinden. Es ist lächerlich, wenn man seine Vorgesetzten dazu überreden muss, eine einzigartige Chance zu nutzen und dem organisierten Verbrechen einen schweren Schlag zu versetzen. Beim Bumsen lasse ich mich gerne küssen. Die Einmischung meiner Chefs machte mir schwer zu schaffen. Obwohl wir Beweise gegen mehrere Dutzend Mafiosi sammelten, obwohl ich bald als Jack Falcone in die Mafia aufgenommen werden sollte und obwohl wir unaufhörlich Informationen über das organisierte Verbrechen lieferten, waren die New Yorker Außenstelle und Washington fest entschlossen, den Fall abzuschließen. Aber ich wusste von Greg, dass meine Initiation nur noch ein paar Wochen entfernt war. Was tun? Unsere Ausbilder hatten versprochen, wenn ihr ein Problem nicht lösen könnt, helfen wir euch. Okay, dachte ich, jetzt stehe ich vor einem Problem, das ich nicht lösen kann. Wir haben einen großen Fall, aber das Büro hört mir nicht zu. Während eines Telefongesprächs mit meinem Dienstvorgesetzten erfuhr ich, dass der Fall in 2 Monaten abgeschlossen werden sollte. Auch er wollte nicht weitermachen. Die hohen Tiere haben uns vor vollendete Tatsachen gestellt, sagte er. Damit meinte er, der Chef in Washington habe eingegriffen und ihm Anweisungen erteilt. Aber ich tat so, als kapierte ich nicht. Tatsächlich, sagte ich voller Sarkasmus, was ist denn passiert? Sie haben beschlossen, dass die Ermittlungen nicht in 6, sondern in 2 Monaten eingestellt werden. Moment mal, rief ich, üblich sind 6 Monate. Was hat es mit dieser 2-Monatsfrist auf sich? Das haben Sie entschieden, erklärte er. Tut mir leid, Jack. Es gibt nichts, was ich oder meine Kollegen im Hauptquartier tun könnten. Ich hielt das für totalen Blödsinn, weil ich wusste, dass dieser Fall Ihnen von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen war. Und ich bin kein verrückter Hitzkopf, der sich so etwas ausdenkt. Also rief ich die Abteilung für verdeckte Ermittlungen im Hauptquartier an und sagte, »Ihr seid da, um mir zu helfen, oder? Dann helft mir. Man will mich abservieren.« Das Glück war mir hold, denn ich erreichte einen großartigen Kollegen. Mike Costanzi, der später die Leitung der Operation Steel Pier übernahm, bei der es um Korruption im öffentlichen Dienst von Atlantic City ging. Ich berichtete ihm, was vorgefallen war. »Was sagen die?« fragte er wütend. »Moment mal, das dürfen die nicht machen.« Er verlangte eine Besprechung in New York. Niemand im New Yorker Büro ist sonderlich erfreut, wenn das Hauptquartier sich einmischt, schon gar nicht, wenn es um verdeckte Ermittlungen geht. Wir hielten also eine Konferenz ab, um darüber zu diskutieren, warum der Fall vorzeitig beendet werden sollte. Vor diesem Meeting bat ich Mike Campi, den Koordinator für alle Maßnahmen gegen das organisierte Verbrechen im New Yorker Büro, um Unterstützung. Er ist ein Kenner der Cosa Nostra. Neben den einzelnen leitenden Verwaltungsbeamten in den Dezernaten gibt es in großen FBI-Büros auch einen koordinierenden Beamten, der darauf achtet, dass alles reibungslos läuft. Ich schilderte Mike, was vor sich ging. Dann bat ich Ned Parisi und Chris Munger, mir einen Gefallen zu tun. Ich wollte, dass sie mich in der Nähe des FBI-Büros in White Plains abholten und nach Manhattan ins Büro brachten. Dort sollten sie in der Tiefgarage parken. Dann würde mich niemand sehen und ich konnte einen anderen Aufzug nehmen, ohne mich im Gebäude ausweisen zu müssen. Ich traute mich nicht, den normalen Eingang zu benutzen, denn andere Agenten hätten mich womöglich als Kollegen begrüßt. Und wenn einer der Zielpersonen der vielen Ermittlungen, an denen ich beteiligt war, mich gesehen hätte, wäre meine Tarnung aufgeflogen und meine gesamte Karriere als verdeckter Ermittler zu Ende gewesen. Das hätte nicht nur die Ermittlungen gefährdet, sondern auch mein Leben. Ich wollte weder meine Tarnung noch mein Leben aufs Spiel setzen. Chris und Ned versprachen, mich abzuholen. Aber ein paar Minuten später riefen sie zurück. »Der Chef hat uns verboten, dich abzuholen«, erklärten sie bestürzt. »Er hat uns sogar verboten, mit dir zu sprechen.« »Was soll das heißen? Ihr dürft mich nicht abholen«, fragte ich verdutzt. »Obendrein wirst du wegen Ungehorsams entlassen, weil du dich ans Hauptquartier gewandt hast.« »Wollt ihr mich verarschen?«, fragte ich ungläubig. »Es ist mein Recht, das Hauptquartier einzuschalten. Sie haben eine Abteilung, die verdeckte Ermittler unterstützt, und ich bin ein verdeckter Ermittler. Das ist doch kein Dienstvergehen.« »Es tut uns wirklich leid, Jack«, sagten sie enttäuscht und wütend, »aber wir können dich wirklich nicht mitnehmen.« »Sie erwarten also«, sagte ich entrüstet, »dass ich in das verdammte FBI-Gebäude gehe, mich ausweise, mein Leben riskiere und alle meine Ermittlungen sabotiere, nur weil ich ein Meeting im Hauptquartier beantragt habe?« Das war grotesk. Wer hat je gehört, dass FBI-Agenten einen Kollegen nicht mitnehmen dürfen? Ich konnte es nicht glauben. Denn genau das hatte ich in Quantico gelernt, dass ich mich ans Hauptquartier wenden sollte, wenn ich ein Problem hatte. Ich rief wieder Mike Campi an. Mike rastete aus. Er stauchte meinen Chef zusammen und befahl ihm, Ned und Chris zu mir zu schicken, damit sie mich zu der Besprechung brachten. Ich konnte also doch durch den Hintereingang ins Hauptquartier gehen und meine Tarnung aufrechterhalten. Wir gingen zum Meeting, das an einem langen Tisch in einem Konferenzzimmer abgehalten wurde. Auf einer Seite saßen die Leute, die den Fall abschließen wollten, der Stellvertreter des leitenden Agenten im New Yorker Büro, der Leiter der Ermittlungen im FBI-Büro in White Plains, der Leiter des Dezernats für das organisierte Verbrechen im Hauptquartier, ein guter Freund seines New Yorker Kollegen, und ein anderer mit dem Fall befasster Agent. Ihre Namen möchte ich nicht nennen. Auf der anderen Seite saßen diejenigen von uns, die weitermachen wollten. Mike Campi, meine Sachbearbeiter und Case Agent Chris Munger und Ned Parisi, Joe Della Penna, ein Mitglied unserer Einsatzgruppe, den das Arbeitsministerium abgeordnet hatte? Joe Della Penna ist ein großartiger Kollege, der sich für diesen Fall zerriss und besonderes Lob verdient. Er ist ein brillanter Ermittler auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und der Kriminalität in Gewerkschaften. Mike Costanzi, der Leiter des Dezernats für verdeckte Ermittlungen im Hauptquartier. Mike Police, ein weiterer mit dem Fall befasster Agent, und ich. Wir wurden überrumpelt, begann unser Chef. Das Hauptquartier ordnete an, den Fall abzuschließen. Wir haben nichts damit zu tun. Wir führen nur einen Befehl aus. Sein Kollege im Hauptquartier erklärte, davon wisse er nichts und die Anweisung müsse von einer viel höheren Stelle erteilt worden sein. Aber die Beamten auf der anderen Seite bestritten, dass sie irgendetwas mit dem Abbruch der Ermittlungen zu tun hätten. Es war eine glatte Lüge. »Verdammt nochmal, ihr habt mich reingelegt«, rief ich. »Ihr habt diese Anweisung selbst fabriziert, nicht das Hauptquartier.« »Das Hauptquartier will den Fall beenden, nicht wir«, beharrten sie. Ich wusste, dass sie logen, und die übergeordneten Kollegen wussten es ebenfalls. »Moment mal«, rief Mike aus. »Ihr behauptet, wir hätten euch aufgefordert, den Fall zu beenden? Ich habe eine Nachricht von euch, in der ihr genau das beantragt.« Das war ein Schlag ins Gesicht. Es war zum Totlachen. Unser Chef und sein Kollege im Hauptquartier waren sprachlos. Sie hatten vor uns allen die Hosen runterlassen müssen. Jetzt fingen sie an, alles abzustreiten. »Na schön, dann erklärt es uns«, verlangte Mike. Natürlich konnten sie es nicht erklären. Es war peinlich für sie und für uns alle. Der Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen in New York sagte übrigens gar nichts. Offenbar war das sein Führungsstil. Ich an seiner Stelle hätte mich sehr über die beiden Kollegen geärgert, die diese Behauptungen aufgestellt hatten. Leider saß er nur da und griff nicht ein. So ging es eine Weile hin und her. Dann änderte unser Chef seine Story. »Wir wollten den Fall beenden«, sagte er jetzt, »weil alle Ziele erreicht und übertroffen wurden. Es war die richtige Zeit, ihn abzuschließen.« Ich hatte genug gehört. Darum sagte ich ihnen, was ich von all diesem Bockmist hielt. »Erstens finde ich es unerträglich, dass ihr von mir verlangt habt, allein hierher zu fahren«, begann ich. »Zweitens glaube ich nicht, dass ihr euch ärgert, weil ich das Hauptquartier eingeschaltet habe. Ihr versucht seit einem Jahr, die Ermittlungen einzustellen.« Es gab Widerspruch allenthalben. Dann sprachen wir über den Fall und seinen potenziellen Wert im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Sonst passierte nichts. Einige Leute hätten zumindest verwarnt werden müssen, weil sie gelogen hatten. Von Washington überrumpelt, dass ich nicht lache. Ich wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Der Fall war unseren Vorgesetzten in New York und im Hauptquartier zu heiß geworden. Nur deshalb wollten sie ihn beenden. Sie vertrugen die Hitze nicht. Dabei brauchten sie gar nicht viel zu ertragen. Sie brauchten den Dingen nur ihren Lauf zu lassen. Joe Pistone war 6,5 Jahre als Donnie Brasco in der Mafia gewesen. Ich bat nur um einen Bruchteil dieser Zeit. Mir war klar, dass ich tun musste, was Roberto Duran im Kampf gegen Sugar Ray getan hatte. Die Hände heben und No Mas sagen. Ich wusste, dass ich verloren hatte. Meine Gegner wollten sich nur im Glanz des Falles sonnen. Ich hatte versucht, ihnen begreiflich zu machen, was der Fall bedeutete und was er uns noch einbringen konnte. Ebenso gut hätte ich mit Zweijährigen reden können. Wenn sie mir nur ein paar weitere Monate gegeben hätten, würde dieses Buch ein Kapitel über die Zeremonie enthalten, die mich zum initiierten Mitglied der Mafia gemacht hätte, und ein weiteres Kapitel darüber, wie wir dank meiner Bürgschaften alle 5 New Yorker Clans mit verdeckten Ermittlern unterwandert hätten. Viele Kollegen hatten eine Menge Arbeit in diesen Fall investiert. Es war Teamarbeit. Wir profitierten voneinander. Gemeinsam waren wir unbesiegbar. Vielleicht hätten wir den Mafia Paroli bieten können, aber im Kampf gegen die Bürokratie des FBI waren wir offensichtlich nicht unbesiegbar. Das Gegenargument lautet, wäre ich in der Mafia geblieben und initiiert worden, hätten die Mafiosi mich womöglich umgebracht oder ich hätte den Befehl erhalten, jemanden zu ermorden. Der Fall wäre vielleicht zu groß und unhandlich geworden und die Ermittlungen gegen die ursprünglichen Verdächtigen wären im Sand verlaufen. Meiner Meinung nach ist das Quatsch. Als verdeckter Ermittler musste ich jeden Tag mit dem Tod rechnen. Das ist mein Berufsrisiko. Und wie könnte ein Fall zu groß werden? Je größer, desto besser. Warum 32 Ganoven verhaften, wenn wir alle 5 Mafia-Clans aufreiben oder ihren Terror gegen die Menschen in New York zumindest erheblich eindämmen können? Warum ermittelt das FBI überhaupt gegen das organisierte Verbrechen, wenn es nur halbherzig geschieht? Das Volk gegen Greg De Palma. Jetzt, da die Undercover-Operation vorbei war, begann die Zusammenarbeit mit dem Generalstaatsanwalt. Wir stellten die Beweismittel gegen die 32 Gambinos und anderen Mafiosi zusammen, die wir anklagen wollten. Ich habe enormen Respekt vor den Staatsanwälten, mit denen wir zusammenarbeiteten. Während der Ermittlungen hatten wir sie ständig über die Straftaten unterrichtet, deren Zeugen wir gewesen waren. Ab und zu hatte ich sie persönlich getroffen, aber normalerweise macht das der Case Agent. Wir brauchten die Erlaubnis des Generalstaatsanwalts, um Abhörgeräte einzusetzen, zum Beispiel in Restaurants. Außerdem muss der Generalstaatsanwalt zustimmen, wenn das FBI einem verdeckten Ermittler eine neue Aufgabe zuweist. In diesem Fall mussten die Staatsanwälte tausende von Seiten durchlesen, die schriftliche Rohfassung aller aufgezeichneten Gespräche und nach Aussagen suchen, die als Beweise für die zahlreichen Delikte der Verdächtigen in Frage kamen. Sie hatten die Absicht, die Verdächtigen gemäß dem Bundesgesetz gegen das organisierte Verbrechen, RICO, anzuklagen. Voraussetzung ist zunächst das Geständnis, einem Verbrecherclan anzugehören. Sie lasen sämtliche Aufzeichnungen durch und markierten alle Stellen, an denen Greg De Palma den Ausdruck Gambino-Clan oder Gambino-Familie so benutzte, dass es einem Eingeständnis seiner Mitgliedschaft gleichkam. Sie arbeiteten Tag und Nacht. Es ist erstaunlich, wie hart und präzise sie arbeiteten. Das mussten sie auch. Ich hing einen Tag lang mit Greg De Palma herum und verbrachte den nächsten mit den Staatsanwälten. Sie arbeiteten 12 bis 13 Stunden täglich. Wenn sie sagten, ich brauche dies und das, sag mir, wo es steht, half ich ihnen, es zu finden. Es war eine Ehre, mit diesen Leuten zu arbeiten. Ed O'Callaghan, Chris Conniff und Scott Mara. Sie unterstützten die Ermittlungen von Anfang an und wollten sie fortsetzen. Aber sie wussten, dass das FBI nicht genügend Agenten dafür abstellte. Schließlich legten die Staatsanwälte die Beweise gegen die 32 Gambinos dem großen Geschworenengericht vor, das alle Verdächtigen anklagte. Dann schmiedeten wir einen Festnahmeplan und besprachen, welche Teams aus FBI-Agenten und Spezialagenten des Arbeitsministeriums für welche Verdächtigen zuständig waren. Frühmorgens, am 9. März 2005, schwärmten die Teams in New York und New Jersey aus und nahmen alle bis auf einen fest. Die Teams hatten Durchsuchungsbefehle bei sich und beschlagnahmten gestohlene Gegenstände, die Uhren und Fernseher, die wir den Ganoven während der Ermittlungen geschenkt oder verkauft hatten. Ironischerweise war Chris Zuccarato, den ich im Laufe der Ermittlungen zuerst kennengelernt hatte, der einzige, der damals entkam. Sobald die Festnahmen begannen, lief das Mafia-Telefon heiß. Angenommen, ein Verdächtiger wurde mit seiner Freundin angetroffen. Er wurde verhaftet und sie fing an zu telefonieren. Außerdem erfuhr die Mafia von dem Einsatz, weil in allen Nachrichtensendungen darüber berichtet wurde. Chris floh und tauchte 9 Monate lang unter. Dann schnappten wir auch ihn. Jeder Verdächtige erfuhr, dass ich FBI-Agent war. Das geschah, um mich zu schützen. Als die ganze Gruppe dem Richter vorgeführt wurde, um die Anklage zu hören, erfuhr ich, dass sie alle Greg ächteten, weil ich Gregs Mann war. Einige von ihnen wollten nicht glauben, dass ich ein FBI-Agent war,